Good morning, people. Guten Morgen, Leute. What do you guys think? Would you like to talk about another enemy? Möchtet ihr noch über einen anderen Feind der Seele sprechen? I hope you do. Ich hoffe es. Because I'm going to. Denn ich werde es tun. So look, here is an enemy of the soul that's actually a really dangerous one. Also schau, hier ist ein Feind der Seele, tatsächlich ein sehr gefährlicher. And I had to overcome this one. Und ich musste diesen überwinden. For me it was one that wasn't so easy to overcome, but I had to overcome it. Es ist einer, der für mich nicht so leicht zu überwinden war, jedoch musste ich ihn überwinden. And here is the enemy. Und hier ist der Feind. Being a man pleaser. Menschenfurcht, Menschengefallen. Or pleasing others instead of pleasing Christ. Oder anderen gefallen, anstatt Jesus zu gefallen. You know, this is such a huge enemy. Das ist so ein riesiger Feind. And especially today, I tell you why. Vor allem heute, und ich sage dir warum. Because today we live in a world, in a system of this world. Weil wir heute in einer Welt leben, in einem System dieser Welt. That demands from us to be politically correct. Das von uns verlangt, politisch korrekt zu sein. So many times the world puts pressure on us to please men, even if it means to displease God. Oft setzt die Welt uns unter Druck, Menschen zu gefallen, sogar wenn es bedeutet, Gott zu missfallen. And if you don't understand that this is a really dangerous enemy, wenn du nicht verstehst, dass dies ein wirklich gefährlicher Feind ist, we can actually get into serious trouble. Können wir ernsthafte Probleme bekommen. Now, I don't want you to misunderstand what I'm saying. Ich will nicht, dass du missverstehst, was ich sage. I'm not saying we should just be mean to people no matter what. Ich sage nicht, dass wir zu Menschen gemein sein sollen, ganz gleich was passiert. I don't say we should use this as an excuse that we can be impolite and not caring. Ich sage nicht, dass wir dies als Ausrede nehmen können, um nicht höflich oder fürsorglich sein zu müssen. Or we should do things to displease people. Oder dass wir Dinge tun, um Menschen zu missfallen. Zu verärgern. Never. Niemals. We walk in love, in patience and in kindness to all men. Wir wandeln in Liebe, Geduld und Freundlichkeit allen Menschen gegenüber. But many times our deep desire to please all men comes directly against pleasing God. Aber oft steht unser tiefes Verlangen, allen Menschen zu gefallen, im Widerspruch dazu, Gott zu gefallen. You know, I heard an interview of a very, very, very well-known pastor. Ich hörte ein Interview mit einem sehr, sehr bekannten Pastor. He is a pastor of a humongous church with tens of thousands of people. Er ist ein Pastor einer riesigen Kirche mit Zehntausenden von Menschen. Not here in Brazil, but another nation. Nicht in Brasilien, in einem anderen Land. And you know, this pastor was on a huge international television station. Dieser Pastor war bei einem großen internationalen Fernsehsender. And he was actually interviewed regarding the whole subject of homosexuality. Und er wurde über das ganze Thema der Homosexualität interviewt. And you know, he was clearly asked this question. Ihm wurde klar diese Frage gestellt. So, do you say that homosexuality is sin? Sagst du, dass Homosexualität Sünde ist? And the guy refused to answer the question. Der Mann weigerte sich, die Frage zu beantworten. He did not say, yes, it is sin. Er sagte nicht, ja, es ist Sünde. So he was talking around and like beating around the bush and trying to get out of the question. Er hat herumgeredet, als ob er um den heißen Brei herumreden würde und versuchte, dieser Frage zu entgehen. You know, and the guy who did the interview, he tried to really bring him to the point to say yes or no, but the guy wouldn't. Und der Mann, der das Interview machte, versucht, ihn wirklich zum Punkt zu bringen, damit er entweder Ja oder Nein sagen würde, aber er tat es nicht. You know, Jesus was never worried about pleasing people, although he loved people. Jesus war nie darum besorgt, den Menschen zu gefallen, auch wenn er die Menschen liebte. Jesus was primarily concerned with pleasing his father. In erster Linie war Jesus besorgt, seinem Vater zu gefallen. And if this is not our primary desire to please God, und wenn es nicht unser erstes Verlangen ist, Gott zu gefallen, then we so easily can fall into that trap of wanting to please man more than God. Dann können wir so leicht in diese Falle geraten, den Menschen mehr als Gott zu gefallen. You know, Paul told us in Galatians chapter 1 verse 10. Paulus sagte uns in Galater 1 Vers 10. Look, he says, or am I trying to please men? Suche ich Menschen zu gefallen? He said, if I still please men, I cannot be a servant of Christ. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. I mean, This is a very serious statement. Das ist eine sehr ernste Aussage. So Paul is in other words saying, if my desire, what drives me on, is to please men, I can't be a servant of Christ anymore. Paulus sagt in anderen Worten, wenn mein Verlangen mich antreibt, Menschen zu gefallen, kann ich nicht mehr ein Sklave von Jesus sein. Look how the Passion Translation puts this. Schau, wie es die Passion-Übersetzung sagt. I'm obviously not trying to flatter you or water down the message to be popular with men. Ich versuche natürlich nicht, euch zu schmeicheln oder meine Botschaft zu verwässern, um bei den Menschen beliebt zu sein. And then he says, my supreme passion is to please God. Und dann sagt er, sondern meine größte Leidenschaft ist es, Gott zu gefallen. And then he says, for if all I attempt to do is to please people, dann sagt er, denn wenn ich nur versuchen würde, den Menschen zu gefallen, I would fail to be a true servant of Christ. Wäre ich kein wahrer Diener Christi. You know how many times people were afraid to position themselves clearly on their Christian values? Wie oft hatten die Menschen Angst, sich klar für christliche Werte zu positionieren? For a very simple reason. Aus einem ganz einfachen Grund. They were afraid to displease people. Sie hatten Angst, Menschen zu missfallen. So remember. Also erinnere dich. We will never have the attitude, we just go around displeasing everybody. Wir haben nie die Haltung, dass wir einfach herumlaufen und jeden verärgern wollen. But we must have this attitude. Aber wir müssen diese Haltung haben. We try, or our greatest attempt and desire is to please God in all things. Unser größter Wunsch, den wir anstreben, ist es, Gott in allem zu gefallen. And if this means that we displease people, und wenn das bedeutet, dass wir Menschen missfallen, then that's perfectly all right. Dann ist das völlig in Ordnung. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.